Einheit 4. Meine Familie, mein Beruf. A1. Text 1. Das ist mein Mann. Wir sind seit 12 Jahren verheiratet. Text 2. Das sind meine Eltern. Mein Vater Horst und meine Mutter Irene. Text 3. Und das sind meine Kinder. Mein Sohn ist 6 und meine Tochter ist 4. Wie heißen Sie? Tobias und Jenny. Text 4. Das da ist meine Schwester. Hier feiern wir ihren Geburtstag. Und das ist mein Bruder, Klaus. Text 5. Meine Oma. Auf dem Foto ist sie über 80 Jahre alt. Sie ist leider schon tot.